Mesdames, messieurs, faites votre jeu. Rien ne va plus. Junge Frau, sie heißt Amelie. Weiter? Amelie! Ich weiß nicht. Amelie. Nur Amelie. Ich sehne mich nach dir. Komm. Komm endlich. Oh, Manuel. Halt! Big Bang. Eine Schicksalskomödie von Friedrich Bestenreiner. Meine Damen und Herren, hier spricht der Erzengel Michael. Im Namen des Herrn und seiner himmlischen Heerscharen, Cherubim und Seraphim, der Erzengel, der 14 Nothelfer und aller anderen 365 Teilnehmer der Schöpfungskonferenz begrüße ich Sie herzlich zu unserer heutigen Sendung, in deren Genuss jetzt, dank einer technischen Neuerung aus dem Jahre 1924, auch die Hörer auf der Erde kommen. Ich begrüße Sie ganz besonders herzlich, umso mehr als heute einer Ihrer Größten. Wir werden in Kürze verraten, um wen es sich handelt, als Stargast unserer Sendung Pate steht. Du bist ein lieber Mensch. Du bist auch der größte Physiker, Philosoph und Mathematiker aller Zeiten, aber... Unser Stargast Albert Einstein, Nobelpreisträger, Erfinder der Relativitätstheorie, der ziehharmonikaartig dehn- und quetschbaren Zeit sowie des nach allen Seiten hin gekrümmten Raumes. Albert, du kannst nicht zählen. Und am Ende spricht sich das noch herum. Ist doch peinlich. Du passt einfach nicht auf. Du bist nicht konzentriert. Du hast deinen Kopf woanders. Oh ja, da könnt ihr recht haben. Ich habe meinen Kopf woanders, ganz woanders. Verzeiht. Eine neue Theorie, Albert? Sowas Ähnliches, was total Verrücktes, sag ich euch. Und wir sind nicht würdig, einen Blick in die Küche zu werfen? Hm? Aber ja, ihr immer, ihr Lieben. Also passt auf. Hat einer von euch zufällig ein Stück Käse dabei? Für ein Experiment. Käse? Käse? Gott behüte. Was sollten wir beim Quartett spielen mit Käse? Verehrte Hörerinnen und Hörer, versuchen Sie sich bitte für ein paar Augenblicke von Albert Einsteins geplantem Käse-Experiment zu lösen und sich dafür in die Zeit vor 20 Milliarden Jahren versetzen zu lassen. Das Universum war noch ein Tohuwabohu. Das ist ein hebräisches Wort und heißt auf Deutsch wüst und leer. Alles war noch offen. Und im Himmel diskutieren der Herr und seine Erzengel die Frage, ob die Atomtheorie eingeführt werden solle oder nicht. Zu welchem Ergebnis sind die Herren gekommen, Herr Uriel? Atome sind zu gefährlich, Herr. Auch wenn wir sie für unteilbar erklären, ein paar Eierköpfe werden doch probieren, sie zu knacken. Und dann? Ja, dann ist der Teufel los. Ich bin für die endlos teilbare, endlos ausdehnbare und endlos fein verteilbare, total explosionsgeschützte Materie. Für das Kontinuum mit einem Wort. Im zutiefst zusammenhängenden, ewigen, unveränderlichen Herr liegt Ihre Würde. Mann, oh Mann, wie Kaugummi und Wagenschmiere in einem. Wie Herr Lucifer, Sie sind hier überhaupt nicht gefragt. Darf ich Sie auf Ihre Rolle als Beobachter der Schöpfungskonferenz aufmerksam machen? Und Sie, Kollege Raphael? Die Atomtheorie Die körnige Struktur der Materie, ihre Zusammensetzung aus Körperchen endlicher Größe, ist die einzig mögliche Lösung, Herr. Dass ich nicht lache. Das elende Gekrümel und Gebrösel, Mensch Meier, wie Sand zwischen den Zähnen, das Blöderes, Maestro Raphael. Lucifer! Okay, Boss. Atome sind gut an sich. Aber Herr... Ich kenne Ihren Einwand, Herr Uriel. Gerade aber den Gegenstand Ihres Einwandes halte ich für einen Vorteil der Atomtheorie. Die Menschen werden es dereinst arg treiben, glauben Sie mir, ärger vielleicht, als wir es uns heute vorzustellen wagen. Aha. Sie denken an eine Art Sollbruchstelle in Form des Atoms und seiner Spaltung, bei der ungeheure Energien freigesetzt werden. Das klingt schon besser, wenn man bedenkt, dass die Sintflut als einziges Ergebnis die Erfindung des Alkohols zeitigt und Captain Noah gleich nach der Landung nichts Besseres zu tun hat, als sich sinnlos zu besaufen. Oh, Lucifer. Na, und der Flop mit Sodom und Gomorra? Salzsäulen. Zum Lachen. Lucifer. Ja? Ein letztes Mal. Diese Konferenz ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Ich habe das dunkle Gefühl, als wohne der ganzen Atomgeschichte noch ein viel grundsätzlicheres Problem inne. Ja, Herr Gabriel. Es ist, wenn ich das so formulieren darf, Albert Einsteins Problem, das ihn ein ganzes Leben lang verfolgen wird. Vertraulichen Informationen unseres Nachrichtendienstes zufolge soll er jedoch der Lösung schon recht nahe sein. Na schön, dann hören wir uns einmal an, was Albert zu sagen hat. Käse. Eine Idee ist das? Typisch Albert. Na schön, dann machen wir eben ein Gedankenexperiment. Führt euch also den Käse vor euer geistiges Auge, Freunde. Ich nehme nun ein geistiges Messer und schneide den geistigen Käse damit im Geiste entzwei. Ich habe jetzt zwei Hälften. Eine liegt links vom Messer, die andere rechts. Ist das klar? Ja. Okay. Von diesen Hälften nehme ich eine und schneide sie wieder in zwei. Es entstehen zwei Viertel. Eines liegt wiederum links vom Messer, das andere rechts. Ist das auch klar? Ja, ja, ja. Ja. Von diesen Vierteln nehme ich eines. Na, und ihr wisst ja schon, worauf ich hinaus will. Ich schneide und schneide und schneide und immer wird die eine Schnitthälfte links, die andere rechts vom Messer liegen. Ich schneide so lange, bis, wenn unsere Atomtheorie stimmt, und warum sollte sie das nicht, Hiroshima hat sie bewiesen, nur noch ein Käseatom übrig bleibt. Schön. Nun setze ich das Messer abermals an und versuche, das Käseatom durchzuschneiden. Das geht nicht, Albert. Und warum nicht? Weil ein Atom unteilbar ist. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Sehr brav. Was wird also passieren, wenn ich es trotzdem probiere? Es wird unter der Klinge davonrutschen. Und wohin? Nach links oder nach rechts? Das ist doch egal. Da haben wir es egal, sagt er. Das ist es eben nicht, Freunde. Was bewirkt denn, welche Macht verursacht, dass das Atom nach links ausrutscht, wenn ich meine Messerschneide darauf setze, oder dass es nach rechts ausrutscht? Der Zufall, Albert. Der Zufall. Das sagen meine Kollegen auch. Der Schrödinger, der Pauli, der Bohr und wie die Eierköpfe alle heißen. Aber ich glaube das nicht. Denn auch im letzten, kleinsten Geschehen ist Gottes Hand spürbar. Und sollte sie im Geschehen der Atome nicht mehr wirksam sein, sollte Gott die atomaren Ereignisse dem Zufall überlassen, das hieße für ihn eine Macht anerkennen, auf die er keinen Einfluss hat. Dann aber wäre er nicht mehr allmächtig und daher nicht Gott. Nein, Freunde, unser Herr überlässt nichts dem Zufall. Denn ich sage euch, Gott würfelt nicht. Und wo ist die Lösung? In meinem Kopf, Leute. In meinem Kopf. Und weil sie den ganzen Kopf einnimmt, kann der Kopf heute nicht zählen. Und konnte es die vergangenen Male auch nicht. Und dann sagen die Leute, Albert, du kannst nicht zählen. Aber beim letzten falschen Geigenton habe ich die Lösung gefunden. Und hier ist sie. Passt auf. Einstein? Hallo? Wer spricht? Ist was, Albert? D. Der sich jetzt in unserer Mitte befindet, gerufen durch des Herrn und der forschlichen Ratschluss, ist niemand geringerer als Albert Einstein. Berühmter Ausspruch: Ich möchte wissen, wie Gott die Welt erschaffen hat. Ich möchte seine Gedanken wissen. Nun, im Moment ist man in dieser Konferenz nicht so sehr an seinen, sondern an Albert Einsteins Gedanken interessiert. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, meine Herren. Es ist wirklich eine große Ehre, dass Sie mich zum Konsulenten Ihrer Schöpfungskonferenz ernannt haben. Die kocht nämlich auch nur mit Wasser, wie Sie sehen. Wer ist der Herr? Ach so, ja, gestatten. Luzifer. Also, wie geht denn das nun, Professor, mit links und rechts? Herr Luzifer, die Fragen stelle immer noch ich. Verzeihung, Professor. In Gottes Namen betrachten Sie Herrn Luzifers Frage als von mir gestellt. Das Links-Rechts-Problem, Sire, das zentrale Problem jeder Atomtheorie. Soll das letzte Käseatom unter des Messerschneide links wegrutschen oder rechts? Soll ich durch die linke Türe gehen oder durch die rechte? Warum fällt die Roulette-Kugel auf Rouge und nicht auf Noir? Soll Herr Meier Fräulein Schmidt heiraten oder Fräulein Müller? Die Welt, die Sie hier planen, meine Herren, wird eine Welt der Entscheidungen sein. Aber welche Entscheidung ist die richtige? Ist links richtiger als rechts? Rouge richtiger als Noir? Schmidt richtiger als Müller? Können Sie mir darauf eine Antwort geben, meine Herren? Die Engel in der Himmelskuppel, ratlos. Die Lösung ist einfach, Sir. Aber Sie werden meinen Vorschlag für verrückt halten. Trösten Sie sich, Professor. Noch verrückter als das, was die sich da an Welt ausdenken, geht's sowieso nicht mehr. Schießen Sie los, Professor. Worauf wollen Sie hinaus? Dass es einfach unter Ihrer Würde wäre, Herr, den Lauf der Welt, die zu schaffen Sie im Begriffe stehen, nur einer einzigen Entscheidungslinie folgen zu lassen. Was wäre das für eine trostlose, eingleisige Welt? Das unendliche All aber, das Sie beherrschen, hat Platz für unendlich viele Welten. Mein Vorschlag in Kürze. In jedem Augenblick einer anstehenden Entscheidung teilt sich die Welt in die beiden Möglichkeiten der Entscheidung. Wenn Herr Meier sich entscheidet, teilt sich die Welt in zwei Welten. In der einen heiratet er Fräulein Schmidt, in der anderen Fräulein Müller. In der einen Welt gehe ich durch die rechte, in der anderen durch die linke Tür. Es entstehen Myriaden von Welten, Myriaden von Schicksalen. Die Ewigkeit, die Unendlichkeit, Herr, steht Ihnen zur Verfügung. Und Sie erschaffen nicht ein Universum, Sie erschaffen eine unendliche Vielfalt aller überhaupt möglicher Universen und Schicksale, in denen sich Gut und Böse die Waage halten. Denn zu jeder bösen Wendung eines Schicksales gibt es die spiegelbildlich gute Wendung in der anderen Welt. Damit lösen Sie nicht nur das Links-Rechts, sondern in einem Aufwasch, verzeihen Sie, auch das uralte Problem der Theodizee, der Gerechtigkeit des Allmächtigen. Natürlich sind alle entstehenden Welten streng voneinander getrennt, hermetisch voneinander abgeschlossen, obwohl die eine in der anderen wohnt. Was der Professor jetzt ausführt, in Formeln an die Tafel schreibt und mit Skizzen und Kurven erläutert, ist natürlich hohe Wissenschaft, der selbst die Erzengel nur mit Mühe folgen können. Für Sie, meine lieben Hörer auf Erden, lässt sich die Mehrfachweltentheorie auf einfache Weise verständlich machen. Denken Sie an das Kabelfernsehen. Hier wird auch in ein und demselben Draht eine Vielzahl verschiedenster Fernsehsendungen sozusagen ineinander übertragen, ohne dass eine Sendung die andere beeinflusst, ohne dass eine von der anderen weiß. Es ist eine Frage des Bewusstseins. Pech hat natürlich derjenige, dessen Bewusstsein gerade die Unglücksvariante einer Welt erlebt. Er muss sich damit trösten, dass sein Spiegelbild in der anderen Welt die Glücksvariante erfährt. Aber eben erst in dieser unendlichen Vielfalt aller möglichen Schicksale verwirklicht sich ihr Geist, Sir, offenbart sich ihre unergründliche Weisheit, ihre unbegrenzte Allmacht. Eine blendende Idee, soweit ich das in der Kürze geschnallt habe. Gratuliere, Professor. Eine wahrhaft blendende Idee. Da ist ja was drin. Also ich möchte mal sagen, daraus lässt sich was machen. Luzifers Akklamation hätte es nicht bedurft, denn Albert Einsteins Konzept wurde einstimmig angenommen. Sodann ordnete der Herr einen sofortigen Probelauf der Mehrfachweltentheorie an. Manuel. Aufwachen. Aufwachen. Ja. Mann. Wer sind Sie denn? Ich bin der Erzengel Gabriel. Signorina Amelie. Wer ist das? Sie sind das, Signorina. Öffnen Sie die Augen. Reizend, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mister. Ich bin Josef Stalin. Was sagen Sie dazu? Oh Mann, muss ich einen in der Krone gehabt haben gestern. Erzengel, sagen Sie? Bin ich vielleicht gestorben? Das ganze Gegenteil. Sie sind soeben geboren. Himmel, was tun Sie denn hier? Ich habe Sie erweckt, Signorina. Ja, das merke ich. Wer sind Sie denn eigentlich? Ich bin die heilige Cecilia. Abgeordnet zu Ihrer persönlichen Disposition. Außerdem bin ich noch die Schutzpatronin der Musik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Geboren. Soeben. Aha, so ist das also, wenn man soeben geboren wird. Schon mehr gelacht. Sagen Sie mal, Erzengel, haben Sie vielleicht einen sauren Hering oder eine Salzgurke oder sowas in der Richtung? Nehmen Sie davon einen Schluck. Was ist denn das? Nektar. Mit Alka-Seltzer. Geboren, sagen Sie? Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Haben Sie einen Spiegel? Tut mir leid. Da, wo Sie sich zurzeit befinden, bedarf es keiner Spiegel. Hier ist alles von vollkommener Schönheit. Auch Sie, Signorina Amelie, sind von vollkommener Schönheit. Wozu also einen Spiegel? Wollen Sie sich jetzt bitte erheben? Der Herr erwartet Sie. Der Herr? Was denn für ein Herr? Und so früh am Morgen schon. Nektar? Ja. Oh Mann, ist das vielleicht ein Gesurf? Machen Sie sich fertig, Sie haben eine längere Reise vor sich. Die Tür da, das ist Ihr Ankleidezimmer. Wollen Signorina, bitte. Fein, vielleicht sollten wir uns ein paar Klappstühle einpacken lassen. Was Frisches für die Kehle und was Wärmendes für die Seele. Oder laden Sie mich in den Speisewagen ein? Sagen Sie mal, wo soll's denn überhaupt hingehen? Omega Hauptbahnhof. Der Zug endet hier. Alles aussteigen. Amelie! Manuel! Das sind die beiden Versuchspersonen, die unser Herr für den Probelauf der Mehrfachweltentheorie auserwählt hat. Woher weißt du meinen Namen? Und du meinen? Ich kenne dich. Ich kenne dich schon eine Ewigkeit. Wie in einem Traum. Manuel, du hast auch geträumt? Ich glaube, mein ganzes Leben nur geträumt zu haben. Aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich auch nicht. Hat dich auch so eine komische Figur geweckt? Erzengel von Beruf oder so? Genau, aber die ist jetzt weg. Hast du eigentlich eine Ahnung, was das alles hier soll? Nicht die Spur. Aber was kümmert uns das? Ich halte mich an das, was ich sehe. Und du bist schön, Amelie. Sehr schön. Weißt du das? Und du bist der Beste, Größte, Stärkste. Mein Traummann. Ich habe mich in diesem Augenblick in dich verliebt, Amelie. Oder nein, ich habe dich schon immer geliebt. Meinen ganzen ewigen Traum über. Komm. Du, ich sehne mich nach dir. Na komm. Komm endlich. Oh, Manuel. Halt! Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten, sagen Sie mal, Meister aller Klassen. Wie kommt es, dass die beiden einander beim Namen nennen, obwohl sie angeblich soeben erst geboren und sich daher noch nie in ihrem Leben begegnet sind? Darüber bin ich Ihnen zwar keine Rechenschaft schuldig, Master Lucifer. Ich sage es Ihnen und der versammelten Gesellschaft aber dennoch, weil Sie meine Geschöpfe sind. Jedem von ihnen habe ich das Bild des anderen ins Herz gesenkt. Sie erkennen einander, ohne einander je zuvor gesehen zu haben. Und sie werden einander suchen, in allen Welten meines Universums, bis zu ihrem letzten Atemzug. Und der Herr bestimmte die beiden jungen Menschen, deren Bilder er in ihre Herzen gesenkt hatte, zu den Hauptversuchspersonen des Mehrfachweltenprobelaufs. Es wird auch gleich die Frage erörtert, wo der Probelauf beginnen solle. Bei Adam und Eva natürlich. Ja, was sonst? Da wird's doch erst richtig spannend. Schön ist es hier. Schön ist es hier. Wirklich. Was tust du eigentlich? Ich zähle die Ameisen auf der Ameisenstraße. Wie viele von links nach rechts laufen und wie viele von rechts nach links. Warum? Es gibt Aufschluss über die Verhaltensweise der Ameisen. Und das interessiert dich? Das interessiert mich sogar sehr. Alles hier interessiert mich. Es gibt noch unheimlich viel zu sehen, zu beobachten, zu forschen und zu entdecken. Das wahre Paradies. Wir werden eine wunderbare Zeit haben. Manuel? Ja, Liebling? Erzähl mir was. Was soll ich dir denn erzählen? Na, irgendwas. Was Schönes. Es hat sich noch nicht allzu viel ereignet hier. Also pass auf. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Ach, das hast du mir schon 10-mal erzählt. Ja. Was essen wir denn heute eigentlich? Oh. Bananen. Ein paar Kiwis. Da drüben wachsen Mangofrüchte. Und die Trauben sind auch schon reif. Kiwis, Mangos, Trauben. Immer dasselbe schlabbrige Zeug. Ich möchte mal in was Knackiges beißen. In einen saftigen Grafensteiner oder so. Du? Ja, Liebling? Ich weiß was. Ja? Kommst du mal mit? Das geht nicht. Das ist ja der Baum der Erkenntnis. Amelie, bist du total Meschugge? Hast du nicht gehört, was der Herr... Was heißt hier Meschugge? Schönen Tag auch, ihr zwei. Tag. Tag? Das ist die Schlange im Baum, die spricht. Ich habe mich schon gestern mit ihr unterhalten. Ein ganz reizendes Tier. Es war recht amüsant. Lasst euch doch von dem Alten nicht verrückt machen. Der kocht auch nur mit Wasser. Probiert doch einmal. Es passiert euch schon nichts. Eritis sicut Deus scientes bonum et malum. Was sagt sie? Mein Latein? Ach, irgendwas mit Gut und Böse. Sicut Deus, das heißt so viel wie Gott. Und scientes heißt wissend. Aber das ist doch ganz egal. Schau doch mal, wie schön die Äpfel sind. Herrlich. Wollen wir? Ich weiß nicht recht. Ach, na gut. Hier ist ein flacher Stein. Auf der einen Seite rot und auf der anderen schwarz von Schlamm. Wirf ihn hoch. Kommt rot oben, wenn er gefallen ist, so heißt es Halt. Kommt die andere Seite, so essen wir die Grafensteiner. Ja? Glaubst du wirklich, dass das das Richtige ist? Wirf doch. Was wartest du noch? Wirklich? Mann, na bloß die Hosen nicht so voll. Los! Na denn? Und Manuel wirft den Stein hoch in die Luft. Er erreicht seinen Höhepunkt, kehrt um und in diesem Augenblick... Einen derartigen Krach gibt das Universum nämlich immer von sich, wenn es sie spaltet. In der einen Welt kommt die schwarze Seite des Steins oben aufzuliegen, in der anderen die rote. In der einen Welt pflücken die beiden Paradiesbewohner den Apfel vom Baum der Erkenntnis, in der anderen nicht. In der einen Welt passiert genau das, Pfui Teufel, schmeckt der sauer. Ziemlich kühl ist es plötzlich. Findest du nicht auch? Kannst du mir mal die Feigenblätter von darüber geben? Oh, mir ist richtig kalt. Genau das, was immer passiert, wenn von den verbotenen Früchten der Erkenntnis gegessen wird. In der anderen Welt des Paradieses hingegen, na, hören Sie sich das bitte an. Schön ist es hier. Schön ist es hier. Wirklich. Zum Donnerwetter, so kommen wir nicht weiter. Professor, was sagen Sie dazu? Mir ist die Sache völlig klar, Sir. Wenn die beiden Insassen des Paradieses vor der Entscheidung stehen, entweder den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu pflücken oder nicht, so teilt sich das Paradies. Im einen Teil pflücken sie den Apfel und werden von ihnen her gefeuert. Im anderen Teil bleiben sie im Paradies und das ganze Spiel fängt von vorne an. Das heißt aber, dass immer wieder neue Paradiese entstehen. Das Paradies ist selbst reproduzierend. Aber stinklangweilig. Ihr habt ja gesehen, wie sich die beiden mopsten. Da muss einer ja auf die blödesten Ideen kommen. Darf ich etwas sagen? Professor? Also wenn Sie mich fragen, sehr ehrenwerte Gesellschaft, sollte man einen Startpunkt wählen und eine Ausgangssituation, für die der blinde Zufall gewissermaßen systemtypisch ist, historisch und literarisch unvorbelastet. Ich möchte Ihnen dazu einen konkreten Vorschlag machen. Wählen Sie. Plus belle nuit de Monte Carlo, l'argent c'est mon boulot. Je tourne en roulette à Monte Carlo, c'est pas rigolo. Mesdames, Monsieur, faites votre jeu. Du bist verrückt, Manuel. Ich bin überhaupt nicht verrückt, süße Walli. Rien, du wirst doch nicht alle 300.000 Francs. Walli, lassen Sie sich, liebe Hörer, von den augenblicklichen Lebensverhältnissen unseres Freundes Manuel nicht verwirren. Dem Herrn hat es gefallen, unserem Freund Manuel fürs Erste das bürgerliche Mädchen Walli als zeitweilig ständige Begleiterin zuzugesellen. Die beiden befinden sich zurzeit in Monte Carlo und... Und ich werde alle 300.000. Warum glaubst du wohl, haben wir uns an den Tisch mit unbeschränktem Einsatz verfügt? Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. 300.000 und keinen Centime weniger. Und zwar auf Rouge. In diesem Augenblick, verehrte Hörerinnen und Hörer, erleben Sie die Teilung der Welten. Rien ne va plus. Treize noir en père manque. 27 rouge en père passe. Ich möchte Ihren Ohren, verehrte Hörer, den Kraftausdruck ersparen, mit dem Manuel den Verlust seines gesamten Geldes kommentiert. Er liegt nicht auf dem Sprachniveau unserer Sendereihe. Na, jetzt pinkeln Sie sich mal bloß nicht ans Knie, Kollege. Scheiße, hat er gesagt. Scheiße, na und? Die Reaktion von Manuels zeitweilig ständiger Begleiterin Walli hört sich so an. Du bist ein Idiot. Soweit die Personalbeurteilung im Kanal Noir, im Schwarzen Kanal. Pech gehabt. Das möchte ich gern genauer wissen. Wieso überhaupt Pech gehabt? Warum haben die Menschen, die Sie erschaffen, großer Herr, immer Pech? Es tritt jetzt, das hören Sie, eine peinliche Pause ein. Der Herr blickt indigniert um sich. Also, von immer kann ja wohl wirklich nicht die Rede sein, Kollege Luzifer. Naja, aber überhaupt, sage ich, überhaupt, ist es Ihnen denn nicht möglich, eine Welt zu erschaffen, die es nicht nur manchmal nicht herzlich schlecht, sondern vielmehr immer herzlich gut hat? Wieso sitze ich, Luzifer, das personifizierte Böse, wie Sie mir bei jeder Gelegenheit unter die Nase reiben, überhaupt an diesem Konferenztisch? Wieso gibt es mich überhaupt? Die Menschen, die zu erschaffen sie im Begriffe stehen werden, wenigstens einige von ihnen, ihre Allmacht ebenso rühmen wie ihre Güte. Na, jetzt passen Sie mal auf, meine Herren. Wer das Böse in seinem Plan zulässt, ist nicht alle Wege gütig. Wer aber, aus welchen Gründen auch immer, das Böse in seinem Plan zu dulden gezwungen ist, ist doch nicht alle Wege allmächtig. Paletti? Was sagen Sie, Professor? Aber der Herr nimmt dem Professor das Wort aus dem Mund, zu dessen sichtlicher Erleichterung, und bestimmt kurzerhand Herrn Luzifer zum Berichterstatter über die Geschehnisse im linken, schwarzen Schicksalskanal. Er werde schon sehen, dass alles nicht so einfach sei. Luzifers Kommentar: Zucker, jetzt fängt die Sache an, mich zu interessieren. Also, na, wie soll's weitergehen? Vincent, Rouge und Perpas. Rouge, Manuel? 600.000 Francs. 600.000 Francs. Oh Mann, oh Mann. Und wir sind die glücklichsten Menschen der Welt. 600.000 Francs. Manuel, du bist ein Teufelskerl. Jetzt können wir endlich das Häuschen kaufen. Endlich das Häuschen kaufen. Das Häuschen? Was denn für ein Häuschen? Ja, das liebe Häuschen von der lieben alten Dame, mit der wir neulich gesprochen haben. Mit den lieben Blumen am Fenster. Und endlich heiraten, Manuel, endlich in einen Garten und Kinder. Und einen lieben Garten und liebe Kinder. Ach, im Ernst, Manuel. Nicht im Ernst, Walli, im Hafen. Was soll der Blödsinn? Dass wir nicht im Ernst das liebe Häuschen kaufen werden von der lieben alten Dame mit den lieben Blumen, sondern im lieben Hafen das liebe Schiff mit den lieben Segeln. Haha. Was denn für ein Schiff? Von dem lieben alten Onkel, mit dem ich gestern gesprochen habe. Kostet auf den Centime genau 600.000 Francs. Liebe 600.000 Francs. Hier sind sie. Du bist ein Idiot. Sie sehen, man kann auf verschiedenen Wegen zum gleichen Urteil gelangen. Ob aber so oder so, auf beiden Wegen ist unser Freund Manuel seine bisherige mehr oder weniger ständige, respektive vorläufig ständige Begleiterin los. Was Sie jetzt in beiden Kanälen hören, das sind Hafengeräusche im Yachthafen von Monte Carlo. Denn am Anfang ähneln sich die geteilten Welten. In beiden Kanälen treffen auch unsere Freunde Manuel und Amelie zusammen, von denen wir schon wissen, dass der Herr ihnen ihre Bildnisse gegenseitig ins Herz versenkt hat. In beiden Welten sind die Persönlichkeiten Manuels und Amelies jeweils identisch. Manuel ist Journalist und dichtet nebenbei über Sonne, Wind und Welle. Amelie hat Gesang studiert und von ihrem Onkel einen kleinen Buchverlag geerbt, der vom Prokuristen Jupp Weiermeier geleitet wird. Geerbt. Geerbt? Ja. Nur, wenn du jetzt glaubst, dass ich mein Erbe mit dem Druck deiner Salzwassergedichte ruiniere. So viel verstehe ich nämlich mittlerweile auch schon vom Geschäft. Die Knochenarbeit macht übrigens mein Geschäftsführer, der Weiermeier. Aber jetzt feuere ich ihn. Wen feuerst du? Den Weiermeier. Und warum? Mann, frag doch nicht so blöd. Weil ich ab heute dich liebe, Dichterboy. Hast du das noch nicht geschnallt? Salz, Wasser, Feuer und jede Menge Liebe im rechten Kanal. Ich übergebe nach links an Kollegen Luzifer. Der Unterschied desselben zum rechten Kanal besteht in folgender Kleinigkeit. Rechts kauft Manuel die Yacht Scampi 3 und lädt Amelie zur Seefahrt ein. Links, wo Manuel alles Geld verloren hat, ist es umgekehrt. Die Verhältnisse sind allerdings nicht genau spiegelbildlich. Denn rechts hat Manuel die Yacht voll ausbezahlt. Links aber wartet Amelie noch auf das Geld, das der Prokurist Jupp Weiermeier am kommenden Tag aus Düsseldorf bringen soll. Denn der Schiffsvoreigner besteht auf Barzahlung. Aber Amelie und Manuel links können es nicht erwarten und wollen wenigstens so eine kleine Probefahrt machen. Dabei geht es darum, wie man eine Maschine ohne Zündschlüssel startet. Denn den hat noch der liebe alte Onkel Voreigner. Schau her. Wenn ich mit diesem Draht den gegenüberliegenden Kontakt berühre, sind die Kontrollsysteme eingeschaltet. So. Kühlwasser, Batterie, Öldruck. Und mit diesem Kontakt schließe ich das Relais zum Anlasser. Ganz einfach. Schließ doch. Was wartest du noch? Wirklich? Mann, hab bloß die Hose nicht so voll. Los. Na denn. Dieweil unsere jungen Leute in der einen und in der anderen Welt sich in das Abenteuer der Seefahrt stürzen, bietet sich die Gelegenheit für einen weiteren Bericht aus der Schöpfungskonferenz. Sir Charles Darwin ist zu einem Hearing geladen und empfiehlt zwecks Beschleunigung der Evolution die geschlechtliche oder sexuelle Variante. Hört, hört. Variante der Fortpflanzung, die sich auf die Anziehungskraft zwischen je zwei Lebewesen gründet. Was immer das auch für Probleme mit sich bringen mag. No, na. Aber der Herr sagt... Kollege Gabriel, notieren Sie. Wir wollen diese Anziehungskraft, die wir auf Empfehlung von Sir Charles Darwin mit einer unwiderstehlichen, alle anderen Kräfte durchbrechenden Macht ausstatten, in welcher Form auch immer, einen besonderen Namen geben. Den Namen Liebe. Ich liebe dich, Manuel. Bedingungslos, grenzenlos, hemmungslos. Mit dir könnte ich alles Schlechte in mir vergessen. Ich heirate dich nämlich, Dichter Boy. Das ist eine gute Idee. Darf ich deinen Heiratsantrag als ein verbindliches Eheversprechen auffassen? Da fährt die Eisenbahn drüber. Ich bin nämlich pleite. Das habe ich mir gedacht. Und du heiratest mich trotzdem? Weil ich total verrückt bin. So verrückt, mich auf sowas wie dich einzulassen. Aber ich liebe dich eben. Trotzdem. Ich liebe dich ganz entsetzlich. Seit ich dir begegnet bin, kann ich nichts anderes denken. Seit ich dir begegnet bin, ist alle übrige Welt für mich nichts als eine unterbelichtete Fotografie. Zum Wegwerfen. Oh, Manuel. Hier spricht der Kanal Noir, die schwarze Schiene. Aber bitte, ich möchte Sie nicht daran hindern, sich vorzustellen, wie diese fröhlichen jungen Menschen in ihrem schwarzen Kanal das Weiß der Segel im Blau des Himmels und in der frischen Morgenbrise sich blähen lassen, die Scampi 3 sich sanft neigt und unter dem Sog des Windes hinausgleitet auf das im frühen Lichte schimmernde Meer. Ach, schön. Das soll mir erst mal einer nachformulieren. Es ist nur so, wessen Kugel einmal ins schwarze Feld gefallen ist, wer einmal die düstere Röhre langfährt, der kommt da so schnell nicht mehr raus. Eine Mütze voll Wind, eine Welle voll Wasser und ein Auge voll Sonne. Und zwei Herzen voll Liebe. Was brauchen wir mehr? Manuel? Ist was? Ich glaube. Schau dich mal um. Eier, weia. Nach Spanien kannst du jetzt mit dem Finger auf der Seekarte fahren. Scampi 3, Scampi 3. Hier spricht die monegassische Küstenwache. Grenzkontrolle. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Küstenwache, Finanzpolizei, Zoll, Marineamt und weiß der Teufel, was sonst noch. Madame und Monsieur sollten sich bis auf Weiteres als verhaftet betrachten. Zweierdelikte, eines Eigentumsdeliktes und eines Zolldeliktes wegen Yachtdiebstahl erstens und Ausfuhr einer seegehenden Yacht ohne gültige Schiffspapiere zweitens. Es war natürlich eine ausgesprochene Dummheit von den beiden. Aber auch die Dummheiten der Menschen sind inbegriffen in unseres Herrn unerforschlichem Schöpfungsplan. Und das nicht zu knapp. Und so kommt es nun, dass in meiner rechten, heiteren Welt die Segeljacht Scampi 3 vor einer frischen Brise in das weißbekrönte Blau des Ligurischen Meeres hinausgleitet. Und andererseits Manuel Noir als offenkundig Schuldiger an der Yachtentführung im fürstlich-monegassischen Knast zu Monte Carlo einsitzt. Denn in diesem zu erschaffenden Universum werden immer die Wesen männlichen Geschlechts die offenkundig Schuldigen sein. Zu ihrer geografischen, meteorologischen und nautischen Information. Dem Herrn hat es gefallen, den Mistral einen rauen und kalten, aber trockenen Fallwind sein zu lassen, der aus dem Rhonetal kommend über Lyon hinweg in den Golf du Lion, also den Löwengolf, weht. Und dies in allen seinen Universen. Ob auch in allen seinen Welten der Löwengolf von den Skippern Löwengolf genannt wird, weil der Mistral oft Löwenstärke erreicht und schon manche Yacht auf dem Gewissen hat, ist unverbürgt. In diesen rauen und kalten, aber trockenen Fallwind segeln unsere Freunde jetzt hinein. Habe ich richtig verstanden, so möchtest du dich von meinen Einkünften miternähren lassen? Goldrichtig. Und Schulden habe ich obendrein, süße Amelie. Mein ganzes Geld steckt in dem Dampfer da. Für diese Unverschämtheit müsste ich dir eigentlich auf der Stelle eine runterhauen. Ich bin nur viel zu verliebt in dich. Schlecht wäre nur... Was? Wenn du pleite machtest. Bevor ich den Laden erbte, habe ich getingelt. Haben wir vielleicht zufällig eine Gitarre an Bord? Währenddessen befreundet sich Yachtklau Manuel mit seinem wegen Alkoholmissbrauches vorübergehend einsitzenden Zellengenossen. Taubenkobel. Adi Taubenkobel. Grundstücksmakler Adi Taubenkobel. Und was weiß man von Amelie Noir, Manuels in Freiheit zurückgebliebener Yachtklau-Genossin? Nichts, Vater. Wir waren gleich so verliebt, dass wir total vergaßen, uns die Familiennamen zu sagen. Schissen. Aber sie wird auf dich warten. Ein Schmarrn, die ist mit ihrem Dings da abgehauen. Wetten, sonst hätte sie sich längst gemeldet. Weiß ja, wo ich bin. Wenn Sie eine Zwischenbemerkung gestatten, Ladies and Gentlemen. Unserem Herrn hat es nämlich gefallen, die Liebe eine Sache sein zu lassen, die ständig auf irgendeines Messers Schneide steht. Eines sehr scharfen Messers, wohlgemerkt. Naja, Sie können sich dazu denken, was Sie lustig sind, aber es ist nun mal so. Und das in allen Welten seines Universums. Und was fängst du an, wenn du rauskommst? Ohne einen Centime in der Tasche. Im Löwengolf, der Wind hat mittlerweile auf Stärke 9 aufgefrischt, hat Manuel über Funk einen Notruf empfangen. Backbord voraus! Ist das ein Ding? Da! Es blinkt! Wenn es nicht verschwindet! Oh ja! Ich sehe es! Oh Gott, das ist ein Notlicht! Was willst du tun? Ich falle ab! Mach den Handscheinwerfer klar! Und den Rettungsring mit der Schwimmleine! Und eine Leine außerdem! Die mit der Wurfleine! Wir konnten gar nicht genug Leine haben! Und im Linkskanal ist Manuel Noir Adressat eines hochinteressanten Angebots. Du gefällst mir. Ich hätte auch was für dich. Möchtest du mal auf die Schnelle nach Mexiko? Nicht übel. Red weiter. Es handelt sich um die Jutta, meine Alte, die Madame Antique. Die möchtest du wohl gerne loswerden, oder? Wenn ich mich scheiden lasse, kostet mich das ein Vermögen. Ich zahle dir ein Erfolgshonorar plus Spesen. 50 Riesen. Rückflug über Barbados Bridgetown. Der erste Hafen nach einer Atlantiküberquerung. Vielleicht liegt die Scampi 3 dort. Mit Amelie, deine letzte Chance. Verstehen? Und wie? Wie? Da sage ich gar nichts. Habe ich irgendwas gesagt? Ich sage nur 5 mal 1 mal 10 im Falle des Erfolges, versteht sich. Plus Spesen. Flug Senator, Hotel 5 Sterne, Paletti, schlag ein. Sind Manuel und Amelie soeben dabei, den Schiffbrüchigen zu bergen. Und wissen Sie, um wen es sich handelt? Um niemand Geringeren als den berühmten amerikanischen Bestsellerautor Clark Hollywood. Was Sie jetzt hören, ist ein Ausschnitt aus der Pressekonferenz, die Clark Hollywood unmittelbar nach seiner Ankunft in Marseille gibt. Ich möchte jetzt der Presse eine offizielle Mitteilung machen. Wie es sich ja ohnehin schon herumgesprochen hat, habe ich in letzter Zeit Meinungsverschiedenheiten mit meinem amerikanischen Verlagshaus gehabt. Die sind jetzt ausgestanden. Ich habe das Problem auf die gordische Art gelöst. Mein neues Buch und alle weiteren Werke, die ich noch zu produzieren die Absicht habe, werde ich nicht mehr in den Staaten verlegen, sondern in Europa. Und zwar bei dem jetzt noch kleinen Amel-Verlag meiner Freunde Amelie und Manuel, denen ich meine glückliche Rettung im Löwengolf verdanke. Und ich hoffe, dass damit der Amel-Verlag ein großer internationaler Verlag werden wird. Hi, Amelie. Hi, Manuel. Hi. Einmal rote Kugel, immer rote Kugel. Einmal schöne Schiene, immer schöne Schiene. Und unser sauberer Herr Taubenkobel? Na, endlich. Bin ich froh, dass du dir es anders überlegt hast. So, hier ist das Ticket und der Dollarscheck. Das reicht fürs Erste. Rückflug und Penunze nach Erfolgsmeldung, ne? Über Barbados, hörst du? wo Amelie ist, möglicherweise, weil ich mein Herz für dich entdeckt habe. Im Airport wirst du kontaktiert mit Vornamen, aber probier erst gar nicht, mich abzulenken, verstehst du? Don't even think of it. Gecheckt? Die Weichen unserer beiden Welten sind gestellt, die Signale gehen hoch und ab geht die Post. Der Canal Rouge hatte in diesem Moment die Form eines Hotelzimmers in Marseille, wo Amelie in einem Nachtlokal auftritt und Beziehungen zur Filmbranche anknüpft. Im Moment... Oh Gott. Manuel. Manuel, ich werd verrückt. Ich werd total verrückt. Lies mal, hör mal. Vertrag Cap Horn perfekt. Zur Unterschrift mit Einschreiben unterwegs. Einzuplanende Auflage der englischen Erstausgabe 1 Million. Verzeiht die Verzögerung, in Liebe, euer Clark Hollywood. Zeig mal. Manuel, 1 Million Auflage. 1 Million! Hallo, Portier? Bitte ein Taxi zu Notre Dame de la Garde. Was willst du denn in der Notre Dame de la Garde? Das Aufgebot bestellen, wenn du es genau wissen willst. Ich heirate dich jetzt nämlich, dich der Boy. Auch Manuels schwarze Straße führt in diesem Augenblick durch ein Hotelzimmer, durch ein Apartment im Cancun Marriott, in dem Jutta Taubenkobel Logis genommen hat, die nun wiederum Manuel, als er sie das erste Mal erblickt, für Amelie hält und mit ihr, roh ausgedrückt, ins Bett geht, statt sie zu erschießen. Vorerst einmal. So ist das mit den Bildern, mit den ins Herz gesenkten. 99 von 100 sind Trugbilder. Dabei hätte er ja gleich von Anfang an schnallen müssen, dass sie eine Stimme hat wie ein blechernes Nachtgeschirr. Und zufrieden scheint Jutta mit Manuel auch nicht zu sein. Und so gut warst du ja auch wiederum nicht auf der Matratze. Da habe ich schon bessere vom Laken geworfen. Das kannst du mir aber glauben. Da war ja der Taubenkobel noch Gold, das fette Schwein. Aber es ist ja vorbei. Nur zahlen wird er. Zahlen, zahlen, dass er schwarz wird bis an sein Lebensende. Fremdgegangen ist er von Anfang an und mit was für Sumpfdrosseln. Aber jetzt blutet er dafür und nicht schlampig. Jubel, Trubel, rollen muss der Rubel. Und du rollst jetzt auch. Ab mit dir, raus da. Nimm deine Fetzen und hau ab, du Versager. Was denn? Was machst du denn? Manuel! Manuel, bist du verrückt? Bist du wahnsinnig? Ich schreie! Bist du gewillt, Manuel, diese Amelie neben dir zum Weibe zu nehmen? Sie zu lieben und treu zu ihr zu stehen, in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Ja, allein genügt schon. Und du, Amelie, willst du diesen Manuel neben dir zum Manne nehmen, ihm treu dienen und ihn lieben und zu ihm stehen, in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So erkläre ich euch denn für Mann und Frau. Was wollen's mehr, meine Damen und Herren, an den Rundfunkgeräten? Freudentag häuft sich auf Freudentag im Canal Rouge. Kunststück. Auf der linken Schiene allerdings, zu deren Wartung der Herr mich, Luzifer, die Personifizierung alles Linken und Bösen, abkommandiert hat. Taubenkobel Immobilien International, guten Tag. Manuel spricht. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte an Taubenkobel eine Mitteilung machen. Das wird Herrn Taubenkobel nicht mehr interessieren. Herr Taubenkobel ist vor 3 Tagen gestorben. Herzinfarkt. Das ist der Yachthafen von Barbados. Amélie Noir hat mit ihrem Prokuristen in ihrer Segeljacht Scampi 3 den Atlantik überquert, während Manuel Noir, um es wiederum genauer zu sagen, im Knast saß. Ja, ja. In seinem unerforschlichen Ratschluss hat es unserem Herrn nämlich gefallen, die Liebe eine Sache sein zu lassen, die beständig auf irgendeines Messers Schneide steht. Und das wahrscheinlich in allen Welten seines Universums. Amélie hat gerade die Brötchen geholt, während Jupp Weiermeier die Absicht bekundet hatte, den Kaffee zu kochen. Und die Eier. Und da ist die Yacht und mit ihr der ehrenwerte Weiermeier weg. Ja, einfach weg. Abgehauen. Amélie auf Polizeistation Bridgetown. Hat das Auseinandersetzungen gegeben zwischen Ihnen und Mr. Weiermeier? Natürlich! Die ganze Überfahrt war eine einzige Auseinandersetzung. Ich machte mir auch keinerlei Illusionen mehr über die Notwendigkeit, mich von diesem Mann trennen zu müssen. Hören Sie. Alle meine persönlichen Dinge befinden sich an Bord der Scampi 3. Papiere, Bargeld, Scheckkarten, alles. Das ist schlimm, Madam, sehr schlimm. Schlimmer noch, dass wir das Boot nicht mehr erreichen konnten. Oh Gott. Es muss sich tagsüber in einer Bucht versteckt gehalten und nachts die Hoheitsgewässer verlassen haben. Herr Weiermeier muss ein sehr guter Sportschiffer sein. Wahrscheinlich das einzig Gute an ihm. Ach nun, guck mal einer an. Ich sag ja immer, keiner ist so schlecht, dass nicht doch noch irgendwas Gutes an ihm wäre. Das sehen Sie ja auch an mir, oder? Hey, hey, hey! Juhu. Aber keine Situation des Schicksals ist so schwarz, dass nicht auch etwas Lichtes in ihr wäre. Denn wenn die Not am größten, verzeihen Sie bitte die geringfügige Abwandlung des Sinnspruches, ist meine Hilfe am nächsten. Die völlig mittellose Amélie kriegt Angebote. Angebote? Wie heißt du? Amélie? Bravo, klasse. Du kannst gleich bei mir anfangen. Heute noch. Also, du singst, steppst, ziehst deine Show ab. Bist einfach Künstlerin. Dann unterhältst du dich ein wenig mit den Gästen. Siehst darauf, dass sie was konsumieren. Du kriegst Prozente davon. Und was du hinterher treibst, ist deine Sache. Würde ich nicht wissen. Das ist einfach so üblich in unserer Branche. Also, Mädchen, überleg's dir. Miss Amélie? Meine Frau und ich legen in ein paar Minuten ab. Haben Sie sich meinen Vorschlag überlegt? Sie bekommen Freistation in unserem Haus auf Jamaika, nehmen an der Familientafel teil und geben davor meinen Buben Deutschunterricht. Ist das ein Angebot? Später sehen wir weiter. Ist das ein Angebot? Clubgirl oder Gouvernante? Das ist hier die Frage. Was glauben Sie wohl, was jetzt passiert? Was denn? Gouvernante? Deutschunterricht? Familientisch? Das hier ist ein Puff, meine Liebe. Oh Gott. Aber Mrs. Marshall... Ist die Puffmutter. Und er, der Boss, managt die größte Bordellkette der ganzen Karibik, geschnallt? Oh, du bist nicht die Einzige, die sie auf diese Art gelenkt haben. Mit mir ist es ähnlich gegangen. Ich heiße übrigens Honeymoon. Und wer bist du? Amélie. Amélie? Schöner Name. Geschmack hat er ja, der Marshall, das muss man ihm lassen. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Ja, nimm die Sache nicht so tragisch. Es ist halb so wild. Das hier ist ein Nobelpuff. Nur die besten Herren von Jamaika aus den besten Kreisen und den besten Familien. Hm. Und ja, die Preise sind oft danach. Ich stehe auf dem Standpunkt, das älteste Gewerbe der Welt, das wir ausüben, ist nicht eine Frage der Moral, sondern der Hygiene und des sozialen Niveaus und der persönlichen Kontenance. Nur eines musst du wissen. Probier nicht, von hier abzuhauen. Da draußen stehen überall Gorillas rum, verstehen? Sag mal, Amelie. Weinst du am Ende? Was hat man davon, wenn man meint, sich einmal im Leben für die ehrbare Variante des Lebens entscheiden zu müssen? Für das sogenannte Gute. Wie man es macht, macht man es falsch. Ja, ja. Das ist das W4MF-Syndrom. Wie man's macht, macht man's falsch. Bacardi 8, Überfall auf die Bank of Jamaica in Kingston. Sie berennen mit vermutlich gestohlenem Motorrad auf der Flucht Queen Street in nordwestliche Richtung. Bacardi 8 nimmt die Verfolgung auf. Over. Hier spricht Kanal Noir, hier spricht Kanal Noir. Was glauben Sie wohl, wer da ganz ohne Unterschrift von einem Konto abgehoben hat, auf das er vorher nicht einbezahlt hat? Wer wohl, hm? In Kingston, Jamaika. Was nun Manuel betrifft, wir befinden uns hier auf dem Airport Frankfurt. Ein Brillantarmband, das zufällig von Jutta Taubenkobels Nachtkästchen in Manuels Rocktasche geschlüpft war, sowie letztendlich sich im Safe eines mexikanischen Ehrenmannes zur Ruhe gebettet hatte, ermöglichte Manuel den Flug nach Europa. Sind Sie Passagier Manuel soeben mit Pan Am von Barbados eingetroffen? Ja, der bin ich. Was wollen Sie? Ei, Sie stehen unter Verdacht, Frau Jutta Taubenkobel erschossen zu haben. Sie sind verhaftet, gell? Ihre Annahme, verehrte Hörerinnen und Hörer, bei dem soeben gehörten Geräusch handle es sich um das Geräusch, das Handschellen von sich geben, wenn sie sich schließen, darf als zutreffend bezeichnet werden. Wie hieß sie mit Vornamen, Schwester? Amelie, Herr Doktor. Schade um Amelie. So jung, so hübsch und so verzweifelt. Veranlassen Sie bitte das Übliche. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Sus cibi Domini servum tuum in locum sperandi sibi salvationis an misericordia tua. Amen. So, so. Da bist du also. Guten Tag. Schöne Dinge hört man von dir, Amelie. Deinem Freund Manuel davon gelaufen, während er in Monaco im Knast saß. Mit Weihermeier über den Atlantik gesegelt. Einen zweifelhaften Beruf ausgeübt. Das war nicht meine Schuld, Herr. Man hat mich gekidnappt und auch nicht ausgeübt. Es ist überhaupt nichts passiert. Vorher bin ich ausgerissen. Naja, einmal mit dem Gorilla, damit er mich rauslässt. Und dann hast du eine Bank ausgeraubt. Ich war so verzweifelt, Herr, so fürchterlich verzweifelt. Hat es sich denn überhaupt gelohnt? Für das Ticket hätte es gerade gereicht. Nach Europa zurück. Ich wollte Manuel suchen. Ist das hier die Hölle? Die Hölle? Ja. Was soll das sein? Nun, die Hölle. Das weiß doch jeder, mit Feuer und siedendem Öl und glühenden Zangen. So etwas gibt es bei uns nicht. Aber der Herr Katechet... Der Herr was? Von wegen allwissend. Der Herr Katechet in der Schule. Sie meint einen von unseren Kontaktmännern da unten. Ach so, was erzählen die eigentlich für Unsinn? Sie sollten das mal überprüfen, Gabriel. Okay. Also, pass auf, Amelie. Du hast das wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Oder auch nicht aufgepasst. Oh, oh. Oder krank gewesen, Masern. Wie auch immer. Was da unten war, geht uns hier oben nichts mehr an. Deine irdische Lehre aus der ganzen Sache hast du ja bezogen. Wir sind jetzt froh, dass wir dich wieder bei uns haben und möchten, dass du es dir recht gut gehen lässt. Spann einmal richtig aus, ja? Fräulein Cecilie? Sag mal, Amelie, weinst du? Ja, Herr. Ich möchte nicht hier bleiben. Nicht hier bleiben? Bei uns? Also das höre ich zum ersten Mal. Ich möchte zurück nach Europa. Zu Manuel, bitte. Zu Manuel? Wundert Sie das vielleicht? Sie haben doch den beiden das Ganze... Herr Lucifer. Ja, ja, weil es doch aber wahr ist. Zu Manuel? Den du verlassen hast? Kann ja mal passieren, oder? Die Liebe ist eben allemal eine Sache, die immer auf irgendeinem... Lucifer, noch ein Wort. Okay, Boss. Liebst du denn den Manuel wirklich so sehr, Amelie? Ganz schrecklich, Herr. Ganz schrecklich. Das ist ja schrecklich. Wissen Sie, wer das ist? Das ist der kleine Oliver, Sohn Amelies und Manuels im Canal Rouge. Ja, ja, die Zeit geht dahin. Wir möchten Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, ein Feeling von Raumzeitlichkeit und Zeiträumlichkeit geben, von dem gegenseitigen Ineinandergleiten von Raum und Zeit und begleiten Manuel und Amelie Rouge auf ihre Lebensreise durch Raum und Zeit, durch Jahre und Jahrzehnte. Wind wehen und Wogen rauschen. Scampi 3 auf großer Fahrt. Wir hatten eine schöne Zeit, Amelie. So viele Jahre sind vergangen und mir ist es, als sei es gestern gewesen. So viele Jahre. Und ich liebe dich immer noch. Ich möchte nur wissen, was dich veranlasst hat, einen wildfremden Menschen wie mich so mir nichts, dir nichts anzusprechen. Auf einem Bootssteg in Monte Carlo. Dann wolltest du mir eine runterhauen. Es war einfach eine Frechheit einer Frau in der geistigen Umnachtung ihrer Verliebtheit das Eheversprechen abzuluxen und in einem Atemzug zu gestehen, man sei pleite. Ist aber doch alles gut gegangen, oder? Es waren glückliche Jahre mit unserem Jungen. Es waren nicht. Es sind glückliche Jahre, Amelie. Auch wenn Oliver nicht mehr bei uns lebt. Ich freue mich, einen Christbaum und ein Osterei an einem Stück, den Buben in Rhodos wiederzutreffen. Und Jenny. Jenny ist genau richtig für Oliver. Haben wir Glück mit unseren Kindern? Wir haben, Amelie. Ich denke oft, es ist wie ein Wunder. Ganz über dem Berg sind wir aber noch nicht, liebe Amelie. Herr Gabriel, geben Sie bitte Amelie das Papier. Es ist Ihre Stellenbeschreibung, Miss Amelie. Meine was? Die Stellenbeschreibung. Das heißt, es ist in etwa Ihre Biografie für den Fall, dass Sie sich für eine Fortsetzung des Erdenlebens entscheiden. Wir müssen ein wenig mogeln und Sie aus einer anderen Weltvariante in Manuels Canal Noir wieder einschleusen. Denn es ist der Wille des Herrn, dass Manuel Sie für tot hält. Der Bursche hat mir etwas arg viel auf den Kerbholz. Es ist verwirrend. Muss ich mich sofort entscheiden? Der Ort, an dem du dich befindest, Amelie, kennt die Vokabel sofort nicht. In meiner Ewigkeit sind Tage wie Äonen und Äonen ein Nichts, wie der Schlag eines Schmetterlingsflügels. Nichts ist zur gleichen Zeit, ist vergangen oder zukünftig. Ursachen haben keine Wirkungen und Wirkungen keine Ursachen. Es gibt daher auch nicht Schuld und Sühne. Alles ist in einem und eines in allem. Nun, Jungfer Amelie, wie finden Sie das Papier? Aber lass dich nicht einwickeln, Amelie. Ich an deiner Stelle würde ganz genau das Kleingedruckte lesen. Schade, dass Oliver unser einziger geblieben ist. Das sind alte Geschichten. Ausgestanden, abgewettert. Alles, was ist, ist gut, weil es ist. Immer noch Philosoph, Dichter Boy? Ein Leben ohne Philosophie wäre wie Bier ohne Schaum. Alles, was war gut, weil es war. Ich sage ja. Ich unterschreibe alles. Ich mache alles mit. Ich habe nur einen Gedanken. Manuel. Nur der letzte Punkt, Herr. Der letzte Punkt in meiner Stellenbeschreibung. Ich bitte Sie. Dieser letzte Punkt in meiner Stellenbeschreibung. Das ist doch Sünde. Sünde, Herr. Sünde? Sünde? Was verstehst du darunter, Amelie? Na, eben das, was Sünde ist, Herr. Dieser letzte Punkt meiner Stellenbeschreibung. Wovon ich da leben soll, was ich da tun soll. Wer sagt das? Alle doch. Und der Heilige Vater hat gesagt... Hat gesagt was denn? Was für ein Heiliger Vater? Gabriel, können Sie sich denken, wen Sie meint? Unser Mann in Rom, Herr. Ach, Rom, Georgia oder Rom, New York? No, Sir, Rome, Italy. Ach, Rom in Italien. Bella Italia, Roma Eterna. Jo, der? Ja, der immer im Nachthemd um die Erde düst und den Airport küsst, wenn er aussteigt. Das ist doch ein ganz lieber alter Herr, den mag ich. Und der sagt solche Sachen? Naja. Amelie? Ja, Herr? Du liebst doch Manuel. Ja, Herr. Nichts, was aus Liebe geschieht, ist Sünde. Auch wenn es zuerst danach aussieht. Verstehst du mich? Und dann bekomme ich Manuel? Wirklich? Du darfst die Hoffnung nicht verlieren, wenn du wieder auf Erden sein und alles vergessen haben wirst, was du hier hörst und siehst. Die Hoffnungslosigkeit verstrickt den Menschen in eine teuflische Spirale. Ihr Zentrum ist tödlich. Das Prinzip Hoffnung ist dein Überlebensprinzip. Verstehst du? Ich weiß nicht. Ja, ich sehe da nicht durch. Also mach zu, Mädchen. Augen schließen, Ohren anlegen, Fuß aufs Gas und warten, bis es kracht. Es wird schon schief gehen und hinterher treffen wir uns ja alle wieder. Hals und Beinbruch. Und dann war in der Schöpfungskonferenz noch die Frage aufgetaucht, ob auch Frauen eine Seele haben sollten. Einige Erzengel meinten, man solle das weibliche Element als Hauptschmerzträger der zu erschaffenden Welt mit einem Minimum an Empfindungsfähigkeit, respektive besser noch mit überhaupt keiner Seele ausstatten. Da man sich nicht einigen konnte, wurde der berühmteste Psychiater der Welt, Sigmund Freud, zu einem Hearing geladen. Auf die Frage, Herr, die Sie mir gestellt haben, gibt es nur eine Antwort. Ja, das weibliche Geschlecht muss mit einer Seele ausgestattet werden. Warum lachen Sie denn so? Weil das so heiter wird. Was wird heiter? Wenn wir den Weibern eine Seele unter die Bluse jubeln. Herr Luzifer, ich muss schon bitten. Jojo, und arbeitslos werden Sie auch nicht. Sie nicht und Ihre Kollegen nicht, die Herren Psychiater. Und ich, Luzifer, auch nicht. Geschnallt? Also, Boss, Sache klar, Frauen kriegen Seele. Die Lüge zieht dich an wie ein Magnet. Dein ganzes Leben war nichts als Lüge. Nichts als eine einzige Lebenslüge. Mich hast du belogen. Andere hast du belogen. Alle Welt belügst du, aber am meisten belügst du. Ahnen Sie, meine Damen und Herren, wer da spricht? Erkennen Sie diese Stimme? Ach, diese Stimme, Sie haben es erraten. Es ist Walli. Die Liebe, Treue, Walli. Manuels zeitweilig ständige Begleiterin der ersten Stunde. Walli, deren Sinn nicht nach Wind und Welle stand, nein, sondern nach guter Stube, Radieschen im Garten und Wegwerfwindeln. 30 Jahre sind vergangen, haben wir vorüberfliegen hören, sind an ihren Anfang zurückgekehrt, an diesem Anfang, der Walli hieß. Und ist bei mir vollgefressen wie ein Firmling. Na schau dich doch an, schau in den Spiegel, schau dir an, das fette, aufgeschwemmte Schwein, das dir aus dem Spiegel entgegenblickt. Emanuel! Manuel, wo willst du denn hin? Ein Bier und ein Clan. Doppelt und eiskalt, wenn ich bitten darf, ja? Dürfen Sie, mein Herr, bei mir dürfen Sie alles. Hier ist schon mal der Klare, wohlbekomm's. Der Yoshi erwartet Sie. Ihr Bier, mein Herr. Danke. Schönen Abend auch, der Herr. Hätten Sie vielleicht zufällig eine Zigarette für mich? Und eventuell einen kleinen Drink? Lass den Herrn in Ruhe, Lee. Der ist geschäftlich da. Na. Fragen wird man doch noch dürfen. In Geschäften. Oh. Geschäfte sind gut, finde ich. Aber was macht der erfolgreiche Geschäftsmann nach den Geschäften? Er relaxt. Er amüsiert sich. Oder? Verschwinde. Okay. Verzeihung, mein Herr. Wer ist die Dame? Eine unserer, sagen wir mal, Gesellschaftsdamen. Warum fragen Sie? Die kommt mir bekannt vor. Die Stimme. Irgendwie. Man begegnet vielen Menschen im Laufe seines Lebens, solchen und solchen. Der Yoshi wartet auf Sie in Loge 4. Ich bin der Yoshi, Aufträge und Erledigungen aller Art, zuverlässig und diskret. Und professionell. Was darf der sein? Ah, ich sehe. Sie haben Kummer. Familiärer oder geschäftlicher Natur? Also familiärer Natur. Wir brauchen mir keine Details zu nennen, meine. Nur das Allernötigste. Je weniger Informationen im Raum stehen, desto sicherer ist der Job. Für Sie oder für mich? Davon leben wir beide. In mehr als einer Hinsicht darf ich hinzufügen. Haben Sie schon eine bestimmte Vorstellung? Welche Art? Ich meine, was das Technische betrifft. Nein? Sie vertrauen sich also ganz meiner Erfahrung an und wollen die Wahl der Methode mir überlassen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr vernünftig. Der Preis ist in jedem Fall dasselbe. Natürlich nicht billig. Ich habe Frau und Kinder und die Jobs liegen ja nicht geradezu auf der Straße. 50.000. Jetzt holen Sie wohl tief Atem, was? Na, dann gehen Sie erst mal pinkeln. Danach sieht die Welt wieder anders aus. Wir haben, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unschwer hören können, den Schwarzkanal Luzifers Reich, die verrauchte Kaschemme mit ihren sinistren Geschäften verlassen und befinden uns mit der Segeljacht Scampi 3 in klarer Luft auf hoher See. Kanal Rouge, die Sonnenseite des Lebens. Der Himmel blaut, der Wind weht, die Woge rauscht. Was wollen Sie mehr? Wo Clark wohl sein mag? Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Ein paar Grad südlich des Äquators. Eine windlose Zone. Die muss er durchstehen. Aber er erfüllt sich damit seinen Lebenswunsch. Kap Horn. Sag mal, war das nicht ein wenig hart von uns mit seinem letzten Buch? Immerhin hat er ja das Geschäft in die Höhe gebracht. Wenn wir Clark nicht gehabt hätten... Geschäft ist Geschäft, Manuel. Schon mit seinem vorletzten Buch haben wir rote Zahlen geschrieben. Aber er hat schon vorher genug verdient. Und wir mit ihm. Clark ist ausgeschrieben und er weiß das auch. Vielleicht fällt ihm was Neues ein auf seiner Fahrt. Was anderes. Wann laufen wir Rodos an? Morgen Abend. Wenn wir diese Nacht in Simi bleiben. Und wenn wir auf Simi verzichten? Warum das? Morgen Abend kommen schon die Kinder nach Rodos. Ich möchte vorher noch zum Friseur. In Simi... Wirst du mit Friseur wenig glücklich sein. Aber auf Simi verzichten heißt eine Nacht durchfahren. Wenn schon. Der Wind ist gut und das Wetter stabil. Na schön. Die Friseurlogik ist unwiderlegbar und zwingend. Ich ändere den Kurs. Simi bleibt nördlich an Backbord. Okay? Okay, Liebling. War immer kein Geschäftsabschluss. Es muss ja ein harter Knochen sein, mit dem du da drin verhandelst. Mit mir kämst du leichter auf den Punkt. Und ich habe ein paar außerordentlich interessante Punkte. Also wie wär's mit einer Besprechung unter vier Augen? Mit Anfassen. Loge 5. Da sind sie ja wieder. Soll ich jetzt den Job übernehmen oder nicht? Ich sehe ein, 50.000 sind eine Stange Geld. Dafür gehen sie aber total auf sicher. Niemand wird auf die Idee kommen, dass es kein Unfall gewesen ist. Aber ich sehe schon, es ist nicht die Summe, um die es ihnen geht. Verstehe. Ich verstehe vollkommen. Es gibt Bedenken menschlicher, sozusagen moralischer Natur. Auch spielt die Nostalgie eine Rolle. Es hat auch schöne Lebensmomente gegeben, an die man sich erinnert, die geeignet sind, an die Tränen in die Augen zu treiben. Oh ja, wir kennen das. Aber ich habe Geduld. Mein Geschäft verlangt Geduld. Wir wollen nichts übers Knie brechen. Überlegen Sie es sich gut. Aber bedenken Sie eins, je länger Sie die Entscheidung hinausschieben, desto schlechter geht's Ihnen. Schon seit vorhin haben Ihre Nerven, soweit ich das beurteilen kann, merklich an Substanz verloren. Ich kann das beurteilen. Wenn einer Menschen kennenlernt in seinem Job, also gehen Sie mal raus an die Bar, nehmen einen zur Brust und kommen dann wieder. Ich warte. Diese Nacht ist traumhaft. Traumhaft wie unser ganzes Leben, Manuel. Sie verzeihen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit für einige Augenblicke von Amelies und Manuels traumhaftem Leben ab- und einem anderen Thema zulenke. Haben Sie sich im Verlaufe der voraufgehenden Geschichte nicht die Frage vorgelegt, was eigentlich mit der lieben Walli, deren liebe Stimme wir vorhin in der schwarzen Weltvariante gehört haben, im Kanal Rouge auf der glücklichen Schicksalslinie passiert ist? Folgendes. Auf der Rückkehr aus Monte Carlo lernte Walli, man muss sagen, aufgrund einer wie immer unsauberen Manipulation meines Kollegen Lucifer, den griechischen Reeder Nikolaos Peripadopoulos kennen, heiratete ihn und gebar ihm den Sohn Kostas. Du, das alles ist ein Vierteljahrhundert her. Und das Baby, das Sie soeben brüllen gehört haben, hört sich heute so an. Ich wiederhole, Tankschiff Penelope ändert Zielhafen, nimmt Kurs auf Piräus. Okay, Papa, verstanden. Und ganz liebe Grüße für Maria, ja? Ciao. Erster Offizier? Aye, aye, Sir. Sie haben das Gespräch mitgehört? Bruchstückhaft. Funkspruch von Papa. Wir legen nicht in Rodders an und fahren stattdessen gleich nach Piräus. Aye, aye, Sir. Und sonst noch was Neues? Maria hat einen Buben gekriegt. Wow. Vor einer halben Stunde. Da darf ich also als Erster gratulieren, Sir. Danke. Jetzt setzen Sie erstmal den neuen Kurs ab. Dann rufen Sie die Freiwache auf die Brücke und sagen dem Steward, er soll den Champagner bringen. Aye, aye, Sir. Ich übergebe an Lucifer. Aye, aye, Sir. Ich übernehme von Michael. Mann, was willst du denn mit dem da drin? Aus deinem sagenhaften Geschäft wird ja doch nichts. Aber mit mir kannst du ins Geschäft kommen. Mann, weißt du nicht, dass wir hier alle längst gescheckt haben, was mit dir los ist? Und was und wer deine ewige Krankheit ist? Vergiss es. Vergiss alles. Bei mir hast du was Konkretes. Zum Anfassen. Und zahlst du 3 Lappen, bist mich wieder los. Herzeleid ist nicht gefragt. Was denn, oder? Ich heul dir nichts vor von wegen Liebe und Treue. Mach keine Klette, mach keine Szene, wenn du mal einen über den Durst trinkst und fremd gehst. Ich häng dir nicht mein ganzes Scheißleben an. Und wenn es dir gefallen hat, dann kommst du wieder. Na? Wäre das was, Mann? Herrgott, Sie sind ja vollkommen runter, Mann. Geben Sie Ihrem Herzmuskel schon mal einen mittleren Stoß. Machen Sie die Augen zu und die Brieftasche auf. Schieben Sie die 50 Riesen rüber und alles ist vorbei. Immer noch nicht? An der Penunze liegt Ihnen nichts, das habe ich schon gepeilt. Also was dann? Ich schlage Ihnen einen Deal vor. Hier ist ein Ballermann. Goldtrommel. Jede zweite Kammer ist geladen. 3 scharfe, 3 leere. Dafür setzen Sie die 15 Mille ein. Schon mal was zum russischen Roulette gehört? Also, jetzt gehen Sie da auf den Lokus hinten, schließen sich ein, spannen den Hahn, nehmen den Lauf zwischen die Zähne, drehen die Trommel und drücken ab. Die Chancen stehen 1-1. Wenn Sie Glück haben, kommen Sie wieder. Und ich erledige alles andere für Sie. Wenn Sie Pech haben, naja, dann sind die 15 Mille mein. Die brauchen Sie dann sowieso nicht mehr und sind in einem Aufwasch alle anderen Sorgen auch gleich los. Eine Schlussfolgerung, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt. Kapitän, liebe hoch! Hoch! Hoch! Hoch! Kostas Peripadopoulos der Zweite, liebe hoch! Hoch! Hoch! Hoch! Happy birthday, Florian! Happy birthday! Das ist das Geräusch, das beim Spannen eines Revolverhahnes entsteht. Und das ist das leise Klicken, das eine sich drehende Revolvertrommel von sich gibt. Und das... von Kausalkette gehört. Walli von Manuel sitzen gelassen, heiratet Reda Peripadopoulos, gebiert Sohn Kostas. Sohn Kostas wird Kapitän von Tankschiff Penelope, übergetitelt Wallis Rache. Fazit: Nicht nur dem alten Seine, nein, auch meine Mühlen mahlen langsam, wenn es darauf ankommt. Denn was der kann... Da haben Sie Ihr Ding wieder, Herr Yoshi. Glück gehabt, Herr Manuel. Ja, Glück. Aber nicht so, wie Sie denken. Nicht so, wie der ehrenwerte Herr Yoshi denkt. Sie erleben hier, meine Damen und Herren, eine ganz außergewöhnlich seltene, aber reizvolle Variante der Mehrfachweltentheorie, nämlich die Trinative anstelle der üblichen Alternativen. Die Patrone war ein Blindgänger, Herr Yoshi. Und weil ein solcher Ausgang des russischen Roulette-Spieles außerhalb der getroffenen Vereinbarung liegt, stecken Herr Yoshi den Revolver und Herr Manuel die 50 Braunen wieder ein. Na, außer Spiel ist nichts gewesen, was? Nehmen wir jetzt Einzelbrust miteinander? Mann, du bist ja weiß wie eine Klosettwand. Ist was? Ach, nicht mehr als sonst auch. Wie heißt du denn eigentlich? Na endlich, man nennt mich hier nur Lee. Lee? Komisch. Bevor wir klären, was Manuel im Kanal Noir so komisch findet, wenden wir uns ein letztes Mal dem Kanal Rouge zu. Dem von uns allen gehörten Schiffskollisionskrach nachzuschließen, müsste Wallis Rache eigentlich gegriffen haben. Das bisher so glückhafte Paar in den Fluten des Ägäischen Meeres versinken und der Kanal Rouge an seinem endlichen Ende angelangt sein. Richtig, aber wiederum nur zum Teil, wie alles in dieser von unserem Herrn so unerforschlich weise eingerichteten Welt. In diesem linken Ableger des an sich rechten Kanales, in dem wir uns augenblicklich befinden, trifft zu, was soeben gesagt worden ist. Das Inflations- oder Aufblasventil der Rettungsinsel, die über Bord zu werfen Manuel gerade noch geglückt ist, klemmt, öffnet sich nicht. Und Schiff, Rettungsinsel wie Mannschaft, siehe oben. In diesem rechten Kanal, zu dem wir jetzt hinübergewechselt sind, funktioniert besagtes Ventil. Die Rettungsinsel bläht sich auf. Amelie und Manuel helfen einander gegenseitig beim Einsteigen. Das Rettungsboot des zum Stehen gekommenen Tankers nähert sich und... Dass wir alle wieder glücklich beisammen sind. Man nennt mich hier nur Lee. Was findest du Komisches daran, dass ich Lee heiße? Wie heißt du denn? Manuel. Manuel? Ich kannte mal einen, der hieß Manuel. Aber das ist lange her. Vermutlich würde ich ihn heute nicht mehr erkennen. Und er mich auch nicht. Hatte der was mit Schiffen zu tun? Du wirst lachen. Der klaute mal einen. Und ich kannte mal eine, die kannte einen, der ein Schiff klaute. Aber die ist gestorben. Wenn ich nicht wüsste, dass sie gestorben ist. Was wäre dann? Hä? Was wäre dann? Wenn sie heute noch lebte, könnte sie wohl so aussehen wie du. Und auch so reden. Der, den ich kannte, der das Schiff klaute. Lee? Was ist das eigentlich für ein Name? Von was kommt der? Eigentlich heiße ich Amelie. Aber sie sagen hier alle Lee zu mir. Du heißt Amelie? Du siehst aus, wie Amelie heute aussehen würde. Du lachst wie Amelie und du sprichst wie Amelie. Weißt du, dass ich diese Amelie ein Leben lang gesucht habe? Weißt du, dass ich diesen Manuel ein Leben lang gesucht habe? Ich kannte ihn ja nur 3 Tage und weiß von ihm nur, dass er diese Yacht geklaut hat. In Monte Carlo? In Monte Carlo, die Scampi 3. Oh Gott, du bist Manuel. Die Scampi 3. Aber du kannst nicht Amelie sein. Amelie ist tot, seit 25 Jahren. Aber du heißt wie sie, siehst aus wie sie, sprichst wie sie und weißt alles wie sie. Wer bist du wirklich? Ich bin Amelie und ich liebe dich. Ich habe dich vom ersten Augenblick an geliebt, als du hier zur Tür reinkamst. Wie damals auf dem Bootsteg von Monte Carlo. Es ist mir aber egal, ob du wirklich Manuel bist. Dieser Manuel von damals. Komm, es ist mir auch egal, ob du wirklich die Amelie von damals bist. Es ist mir, als ob ich dein Bild vom Beginn meines Lebens an in mir getragen hätte. Ich liebe dich, Amelie. Wer und was du auch immer bist. In deinen Augen ist der Glanz von Ferne. In deinem Blick ist der Traum, den ich ein Leben lang geträumt habe. Aus deinen Augen leuchtet Amelies Seele. Ich liebe dich. Heute ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ich muss dir was sagen. Und? Ich bin krank. Mein Leben hat mich krank gemacht. Ich war in der Klinik. Seit heute weiß ich es. Es ist diese Krankheit, von der Sie alle reden. Die Krankheit, von der Sie alle reden. Oh Gott. Aber es ist unwichtig, Amelie. Nichts ist mehr wichtig seit heute Abend. Gar nichts, außer uns beiden. Wir beide sind das Wichtigste in unserem Leben. Es ist nicht wichtig, wie lange wir noch zu leben haben, wenn wir nur noch zusammenleben, bis ans Ende dieses Lebens. Ein Jahr, einen Tag, die eine Stunde, in der wir uns lieben. Big Bang. Meine Damen und Herren, Radio Bremen übertrug eine himmlische Sendung. Geschrieben von Friedrich Bestenreiner. Mit Gerd Hauke, Ilja Richter, Jürgen Thurmann. Mit Nina Hoger und Simon Rühhag. Mit Fried Gärtner, Hubert Schlemmer, Rudolf Höhn. Und Lutz Herkenrath, Ulrich von Bock, Renato Grünig, Evi Gotthardt. Michaela Masatsch, Ilse Biberti, Harald Hallgard, Friedrich Wilhelm Bauschulte. Erika Skrotzki, Hildegard Krekel, Martin Semmelrogge, Kurt Ackermann und Wolfgang Schenk und vielen, vielen anderen. Ton und Technik Christine Potschkart und Peter Nielsen. Regieassistenz Angela Geritz. Dramaturgie Rüdiger Krämer und Gottfried von Einem. Musik Serge Weber. Regie Hans-Helge Ott. Darf ich noch was sagen? Bitte, Herr Lucifer. Danke. Ich finde, der Alte hat schon was auf dem Kasten. Ja, das muss man ihm einfach lassen. Am Ende biegt er ja doch alles wieder hin. Finde ich jedenfalls. Oder? Sind Sie etwa anderer Meinung? Schabadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad